Massenmedien vieler Länder berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit vom verehrten Genossen Kim Jong-un. Die nepalesische Zeitung Arpan und die Internet-Homepages des Journalistenvereins Nepals, der nepalesischen Journalistengesellschaft zum Studium der Sozioideologie und Songun-Politik und der peruanisch-koreanischen Freundschafts- und Kulturgesellschaft, brachten Nachricht darüber, dass unter der Leitung von Kim Jong-un das Unterwassertestschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot erfolgreich stattfand. Der Sender Sputnik, die Internetnachrichtenagentur Primorsky Reportjor, die Internet-Homepages des Instituts für Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus und der Gruppe für die Solidarität mit der TVRK und die Internet-Homepage Glasowaja Boriba in Russland meldeten, dass Marschall Kim Jong-un auf dem 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung eine programmatische Rede hielt. Die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen teilte mit dieser Nachricht mit, dass die Fakkelsoare der jungen Avantgarde zur Ehren des Kongresses in Anwesenheit von Kim Jong-un feierlich stattgefunden hatte. Der Sender Sputnik, die Internet-Homepages des Instituts für Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus, der Gruppe für die Solidarität mit der TVRK und die Internet-Homepage Glasowaja Boriba in Russland, die chinesische Zhongguo Wang und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen berichteten darüber, dass sich Kim Jong-un mit den Teilnehmern des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung zum Andenken fotografieren ließ. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die japanische Kyodo, die chinesischen Sender für In- und Ausland und in 7 Nationalsprachen und die deutsche Internet-Homepage meldeten, dass er sich mit den Personen, die zum erfolgreichen Unterwassertestschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot beigetragen hatten, ein Erinnerungsfoto machen ließ. Die brasilianische Zeitung Bateria Latina und die Internet-Homepages des brasilianischen Komitees für die Solidarität mit der TVRK und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Pektusan brachten die Nachricht darüber, dass Marschall Kim Jong-un die Übung der Fassung Artillerietruppen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee zum Start der ballistischen Raketen angeleitet hatte. In den Massenmedien erschienen die Bilder von Kim Jong-un.